Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Kernschmelze im Bankensystem. Da helfen Schutzschirme. 11. September der Finanzmärkte. Da braucht es Rettungspakete. Der Geldkreislauf droht zu kollabieren. Da muss es Finanzspritzen geben. Die Zeit der Finanzkrise war eine Blütezeit für Metaphern in der politischen Kommunikation. Komplexes bildhaft beschreiben, an Alltagserfahrungen anknüpfen, versteht doch jeder. Soweit, so gut, könnte man meinen. Inzwischen wissen wir, welcher Blick auf die Finanzkrise uns damit mehr oder minder aufgezwungen wurde. In der derzeitigen politischen Kommunikation geht es weniger um Geld, es geht um Menschen. Thomas Klug über rhetorische Aufrüstung. Neulich beim Bäcker. Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, ob der Typ vor einem wirklich weiß, was er will, wenn er dran ist, oder erst dann anfängt zu überlegen, ob er passend zahlt oder einen 500-Euro-Schein zückt. Wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt. Oder wenn einer in Berlin Wecken statt Schrippen verlangt. Ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist. Oder ein hochsprachlich minderbegabter Schwabe mit Gentrifizierungsabsicht. Oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer. Lindner erzählt da eine Geschichte aus der Lebensrealität der Menschen. Man kennt das, man steht beim Bäcker, man sieht andere Leute in der Schlange und versucht aber von jetzt auf gleich diese normale Situation dadurch zu brechen, dass er diese Angstkomponente reinbringt und damit aber auch Ängste schürt vor den Leuten, die in der Schlange stehen und nicht gut Deutsch sprechen. Analysiert der Politik- und Kommunikationswissenschaftler Dr. Kai Hinz das, was FDP-Chef Christian Lindner auf großer Bühne darbietet, wenn er versucht, volkstümlich zu sein. Damit die Gesellschaft befriedet ist, müssen die anderen, die in der Reihe stehen, damit sie nicht diesen einen schief anschauen und Angst vor ihm haben, müssen sich alle sicher sein, dass jeder, der sich bei uns aufhält, sich legal bei uns aufhält. Die Menschen müssen sich sicher sein, auch wenn jemand anders aussieht und noch nur gebrochen Deutsch spricht. Denn jeder, der halbwegs gut Deutsch spricht und Deutsch aussieht, ist ja ein feiner Kerl. Lindners Metaphern sind manipulativ. Sie schüren Ängste und manifestieren Rassismus. Dann ist eigentlich das Spannende, dass er dieses gebrochene Deutsch dann auf einen Nutzenaspekt runterbricht, weil er dann sagt, wenn diese Person, die schlecht Deutsch spricht, aber dann zumindest ein Facharbeiter ist, der Computerkenntnisse hat, dann ist das weniger problematisch. Und wenn das jemand ist, der womöglich geflüchtet ist, dessen Aufenthaltsstatus nicht klar ist, dann wäre das aus Sicht der anderen Leute, die beim Bäcker stehen, ein Problem. Er verzerrt damit zum einen diese Situation, glaube ich, in der Menschen nicht über solche Dinge nachdenken, wie Lindner anscheinend nachdenkt, wenn er beim Bäcker steht. Und dann fühlt sich Lindner missverstanden. Natürlich. Und versteckt sich hinter einem Bekannten mit Migrationshintergrund. Auch wenn er natürlich zurückgerudert ist, ist Lindner schon so professionell und so lange im politischen Geschäft tätig, dass er weiß, was er sagt, wenn er etwas sagt, und dass ihm diese Worte nicht einfach so rausrutschen. Die Zeiten sind lauter geworden, die Metaphern gröber. Sprachliche Sensibilität ist nicht gefragt. Die Sprache wird da auf jeden Fall schärfer. Also es wird mehr die Abgrenzung gesucht. Also es werden immer wieder kleine rote Linien übertreten. Und die Debatte ist heute auf jeden Fall, gerade was den Bereich Ausländerfeindlichkeit angeht, also stärker nach rechts gerückt in den letzten Jahren. Das heißt, es kann viel mehr gesagt werden, was nicht sanktioniert wird, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Es ist nicht akzeptabel, dass eine Anti-Abschiebe-Industrie dafür sorgt, dass die Bemühungen des Rechtsstaates unterlaufen werden. Alexander Dobrindt mag keinen Rechtsweg für alle. Er deutet die Realität einfach um und hofft auf Beifall und Aufregung. Der Kommunikationswissenschaftler Kai Hinz. Genau, die Kräfteverhältnisse drehen sich da um oder drehen sich in der Argumentation von Dobrindt um. Wir sind zivilgesellschaftliche Akteure, die arbeiten für Individuen, für geflüchtete Menschen, die aus Not geflüchtet sind. Diese Bemühungen und eigentlich auch die Motivation, das zu tun, wird eigentlich gekippt. Es soll damit verdeutlicht werden, dass die Leute, die sich gegen Abschiebungen einsetzen, das aus wirtschaftlichen Interessen machen und auch eine gewisse Macht haben gegenüber staatlichen Organen dann beispielsweise auch. Wir brauchen deswegen Schnellverfahren für gewaltbereite und kriminelle Asylbewerber. Man sieht schon, dass Dobrindt da wahrscheinlich schon ein klares Interesse hat, das aber auch so rüberzubringen und auch dieses Bild vermitteln möchte, dass die Arbeit, die da gemacht wird, nicht rechtmäßig wäre. Kräftige Metaphern, leicht verständlich. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kann ein leises Lächeln nicht verbergen, wenn er so redet. Das Lächeln ist die Vorfreude über die Aufregung, die er wieder auslösen wird. Die Aufregung ist kalkuliert. Dobrindt ist keiner von denen, die beim Sprechen denken. Er weiß vorher, was er sagt. Sprache ist ja in gewisser Weise Macht. Damit ist Sprache auch ein Instrument zur Sicherung und zur Ausübung von Macht, dadurch, dass eine bestimmte Bedeutung hervorgehoben wird durch diese Metaphern. Die Metaphern der Politik sind oft Glückssache, aber sie verbreiten sich. Politiker wissen das, sie nutzen das und kämpfen so für die Deutungshoheit in politischen Debatten. Manchmal auffällig und penetrant, wie vor Wahlen zum Beispiel, wenn FDP-Politiker zum, Achtung Metapher, personifizierten Phrasenschwein werden und permanent mehr netto vom Brutto grunzen. Und manchmal werden Begriffe lanciert, die zunächst die Gehörgänge und dann das Denkvermögen blockieren und zum Nachplappern auffordern. Wenn Metaphern weitergetragen werden, ist man quasi selber Teil davon, diese Metapher auch in die politische Debatte und in die Gesellschaft zu bringen. Insofern besteht das Problem darin, Metaphern uneingeordnet zu übernehmen oder unreflektiert zu übernehmen. Wenn wir Begriffe hören wie Flüchtlingswelle, jetzt seit 2015, man hört diese Verbindung von Flüchtlingen und Naturkatastrophen. Also damit schafft man bestimmte Bilder. Dadurch schafft man ein Bild von einer Sache, die nicht beherrschbar ist. Und die Lösung? Kai Hinz hofft auf eine kritische Öffentlichkeit. Die hinschaut, die sich Begriffe anschaut und diese Begriffe entsprechend einordnet. Und dann auch, wenn Begriffe verwendet werden, die beleidigend sind oder die schräge Bilder vermitteln und die eine Debatte damit auch verzerren, kann man hoffen, dass das auch vor allem medial vermittelt aufgelöst wird, dadurch, dass das thematisiert wird.